Musik! 1, 2, 3, 4! Da denkt man, da passiert nichts mehr und trinkt ein klein Likör. Und schon kommt man zum Helge und bestellt einen hinterher. Da geht die Tür schon wieder auf mit Annegret und Hein. Die Tür geht auf, die Tür geht zu und alle kommen sie rein. Oh, wir feiern wieder Feste, ganz Feste feiern wir. Wir sind die besten Gäste und bleiben wieder hier. Der wird dann selber schuld, wenn er uns feiern lässt. Nun braucht er viel Geduld, denn wir setzen Feste fest. Da will man die Gemeinderatsversammlung mal probieren und mit politisch alles mal zu Ende diskutieren. Da geht die Tür schon wieder auf mit Annegret und Hein. Die Tür geht auf, die Tür geht zu und alle kommen sie rein. Oh, wir feiern wieder Feste, ganz Feste feiern wir. Wir sind die besten Gäste und bleiben wieder hier. Der Bürgermeister hat die Schuld, wenn er uns feiern lässt. Dann braucht er viel Geduld, denn wir setzen Feste fest. Da liegt man mit dem Schulterbruch allein im Krankenhaus und denkt sich mit dem Feiern ist das erstmal ein bisschen aus. Da geht die Tür schon wieder auf mit Annegret und Hein. Die Tür geht auf, die Tür geht zu und alle kommen sie rein. Oh, wir feiern wieder Feste, ganz Feste feiern wir. Wir sind die besten Gäste und bleiben wieder hier. Der Oberarzt hat die Schuld, wenn er uns feiern lässt. Dann braucht er viel Geduld, denn wir setzen Feste fest. Wir saufen den Milch, bis keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Da geht man an seinem Lebensende durch die Himmelstür und denkt sich noch beim Hafenspielen feiert man auch hier. Da geht die Himmelstür auf mit Annegret und Hein. Die Tür geht auf, die Tür geht zu und alle kommen sie rein. Oh, wir feiern wieder Feste, ganz Feste feiern wir. Wir sind die besten Gäste und bleiben wieder hier. Der liebe Gott hat selber Schuld, wenn er uns feiern lässt. Nun brauchen wir viel Geduld, denn wir setzen Feste, Feste. Oh, wir feiern wieder Feste, ganz Feste feiern wir. Wir sind die besten Gäste und bleiben wieder hier. Der liebe Gott hat selber Schuld, wenn er